Achtung! Hochspannung! Der Krimi im Rias. Herzlich willkommen zu Schall und Rauch, der 40. Folge von Professor van Dusen. Diese Spezialfolge wurde am 12. Januar 1986 live und vor Publikum aufgenommen. Wir wünschen gute Unterhaltung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie kennen mich. Oder besser gesagt, Sie kennen meine Stimme. Ich bin Hutchinson Hedge, der mehr oder weniger rasende Reporter aus New York. Ansonsten Chronist, Assistent und Begleiter von Professor Dr. Augustus van Dusen, dem großen Wissenschaftler und genialen Kriminologen. Amateurkriminologe, mein lieber Hedge. Amateurkriminologe. Allmählich sollten Sie es wissen. Ah, Verzeihung, Herr Professor, natürlich dem genialen Amateurkriminologen, der in Ost und Westen, Nord und Süd und überall sonst bekannt ist als die Denkmaschine. Die Geschichte, die ich Ihnen heute erzählen will, gehört zu den kleineren Fällen des großen Professors, aber dem Großen ist alles groß. Und gerade die Affäre um den falschen russischen Fürsten und die spurlos verschwundenen Perlen haben in der Van Dusen-Chronik einen ganz besonderen Platz. Es geschah in London, im Savoy Hotel, am Nachmittag des 22. November 1903. Mr. Bunny, der Hoteldirektor, kam in sein Büro. Einen Augenblick, bitte. Herein. Mr. Bunny! Oh, Mr. Bunny! Ich muss mich doch sehr wundern, Miss Twickenham. Wo bleibt die Würde, die Fassung, die man von der ersten Empfangsdame des Savoy erwarten darf? Aber Mr. Bunny! Nehmen Sie sich zusammen, Miss Twickenham. Und nehmen Sie Platz. So, und nun wünsche ich den Grund Ihrer unpassenden Erregung zu erfahren, Miss Twickenham. Kurz, präzise und klar, wenn ich bitten darf. Der Fürst, Mr. Bunny. Der russische Fürst. Fürst Sergei Sergejewitsch Sobieszowski, der gestern früh bei uns abgestiegen ist, in der Luxus-Suite, mit Themseblick, elektrischer Beleuchtung, Marmorbad, so wie modernstem amerikanischem Eisschrank? Ja, der. Ja, was ist mit dem Fürsten? Nur reden Sie doch, Miss Twickenham. Er ist weg, verschwunden, mitsamt seinem Gepäck. Und seine Rechnung? Nicht bezahlt. So. Eine Übernachtung, mehrere Mahlzeiten, diverse Nebenkosten, sagen wir summa summarum 50 Pfund. Naja. So, das können wir unter Umständen ja noch verschmerzen. 50 Augenblick, Mrs. Pfund. Augenblick. Also im Gotha-Almanach steht kein Fürst Sobieszowski. Ein Hochstapler, Mr. Bunny. Ein Zechpreller. Ohne Zweifel. Und was lernen wir daraus, Miss Twickenham? Man darf keinem Menschen trauen, egal wie er sich auch nennen mag. Merken Sie sich das. Wie konnte sowas nur passieren? Ärgerlich, aber wie gesagt, das Savoy Hotel kann es verschmerzen. Etwas anderes wäre es da schon mit den 10.000 Pfund, die wir dem angeblichen Fürsten geliehen haben. 10.000 Pfund? Um Gottes Willen, Mr. Bunny! Keine Panik, Miss Twickenham. Der Fürst hat ausreichende Sicherheiten hinterlegt. Sechs Perlen, so groß wie Taubeneier. Hier ist das Kästchen. Leer. Das Kästchen ist leer. Die Perlen sind verschwunden. 10.000 Pfund. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, was soll ich denn tun? Als Mr. Bunnys Hirn wieder funktionierte, fiel ihm ein, was er tun könnte. Er schickte Miss Twickenham aus und ließ einen prominenten Hotelgast in sein Büro bitten. Berichtigung, zwei prominente Hotelgäste, Professor Van Dusen und Hutchinson Hedge. Erst vor wenigen Tagen hatte der Professor ihm aus der Klemme geholfen. Im Mordfall Dixon, Sie kennen die Geschichte in meinen Aufzeichnungen, trägt sie den Namen und den Titel »Ein Mörder«, »My Madame Tussaud.« »Und daher, mein lieber Mr. Bunny, sollte Ihnen nicht unbekannt sein, dass ein Professor Dr. Augustus Van Dusen sich lediglich solchen kriminologischen Problemen zu widmen pflegt, welche ihm ob ihre extraordinären Komplikationen eine gewisse zerebrale Stimulation zu gewähren vermögen.« »Bitte?« »Der Professor meint, er interessiert sich nur für außergewöhnliche Fälle.« »Ja, also wenn das kein außergewöhnlicher Fall ist, Professor. Sechs Perlen, wertvolle Perlen, verschwunden, spurlos aus meinem Safe und hier aus diesem Kästchen.« Nicht aufgebrochen. Wer kennt die Kombination? Nur ich, Professor. Und natürlich der Besitzer des Savoy, Lord Winterbottom. Wo hält sich Lord Winterbottom zurzeit auf? Aber Professor, Sie glauben doch nicht. Antworten Sie, Mr. Bunn. Im Himalaya, Professor. Bei der Expedition der Königlich-Geographischen Gesellschaft. Auf den Spuren dieses schrecklichen Schneemenschen. So. Aha. Klingt hohl, Professor. Ohne jeden Zweifel, mein lieber Hedge. Was befindet sich hinter der Wandverkleidung, Mr. Bunny? Da läuft das Heizungsrohr, Professor. Durchmesser? 2 Zoll, genau. 5 Zentimeter. Zu klein, selbst für einen Zwerg. Ah, Sie denken an die Sache mit der Unze Radium vor 2 Jahren, Professor, in New York. Da der Safe nicht gewaltsam geöffnet wurde... Auf gar keinen Fall, Professor. ...sind die Perlen unter Umständen überhaupt nicht in Ihren Safe gelangt, Mr. Bunny. Also nicht möglich, Professor. Mit eigenen Händen habe ich sie doch hineingelegt. Was Sie nicht sagen, Mr. Bunny, berichten Sie. Kurz, knapp, präzise und von Anfang an. Hedge. Professor? Tja... Also gestern um die Mittagszeit, da ließ sich Fürst Sobieszowski, ich meine natürlich der falsche Fürst Sobieszowski. Das versteht sich, Mr. Bunny. Er ließ sich bei mir melden und kam in mein Büro. In Hut und Mantel bereit zum Ausgehen. Die Perlen hielt er in der Hand. So, hier, Väterchen. Danke. Wunderbar. Ganz wundervoll. Und vor allem echt. Ich verstehe etwas davon. Ich habe früher mal bei einem Juwelier gearbeitet. Echt? Natürlich echt. Sind berühmte Sobieszowski-Perlen. Alte wie sagt man in Ihrer Sprache, Erblinge von Familie Sowjesowski. Ja, Familienerbstücke, Hoheit. Da. Ur-Urgroßväterchen hat erbeutet von Khan der Krim-Tataren 1700 sowieso. Bei großer Feldzug von erhabenen Zar Piotr Bolschoi. Peter der Große, Ruhm und Ehre. Ja, Respekt, Robert, Respekt. Auf jeden Fall eine gute Idee, derart wertvolle Preziosen in diesem Hotel-Safe zu deponieren, ja. Wenn ich jetzt wieder um das Kästchen bitten dürfte. Nicht, Väterchen, nicht. Ich werde Perlen in den Geldschrank legen, selbst persönlich. Das ist leider nicht möglich, Hoheit. Bitte geben Sie mir das Kästchen. Was? Muschig, miserabliger! Du wagst es, misszutrauen! Russisches, großes Herr Sowjesowski! Ich doch, Hoheit, nicht doch, aber die Vorschriften. Nur der Direktor des Hotels darf sich am Safe zu schaffen machen. Bitte, verstehen Sie, Hoheit. Ja, хорошо. Bitte sehr, Väterchen. Vielen Dank, Hoheit. Nicht ganz leicht. Was wollen Sie? Sind sechs große, schwere Perlen. Darf ich sonst noch etwas für Sie tun, Hoheit? Ja, beinahe vergessen. Ich will gehen, mich ein bisschen zu amüsieren, du verstehst. Wodka, Champagner, kleines Spielchen und... Wer weiß? Ja, verstehe, Hoheit, Wein, Weib und Gesang. Da. Aber in allen Ehren, Väterchen, in allen Ehren. Nur leider Banken in London heute geschlossen. Ja. Ach so, ja, leider, ja. Und nun wünschen Hoheit, dass ich Ihnen ein wenig Bargeld vorstrecke. Ja, ein kleines Taschengeld. Ja. Bis morgen. Das Savoy Hotel wird sich glücklich schätzen, Eure Hoheit behilflich sein zu können. Das ist sehr gut. Sie werden mir einlösen, diese kleine, winzige Scheck. Bitte sehr. 10.000 Pfund? No. Was ist, Väterchen? Ist zu viel? Keine Sorge, Väterchen. Sie haben Sicherheiten. Sechs Sicherheiten. Jeder einzelne von Sowjesowski-Perlen ist mehr wert als armselige 10.000 Pfund. Gewiss, Hoheit, gewiss. Und außerdem bei einer Persönlichkeit Ihres Ranges sind Sicherheiten und dergleichen ja völlig unnötig. 10.000 Pfund. Väterchen, in kleinen Scheinen, bitte sehr. Bitte sehr. Spasiver. Und dann habe ich ihm die 10.000 Pfund ausgezahlt. Ich Idiot! Da will ich Ihnen nicht widersprechen, mein lieber Bunny. Hedge. Naja, ist doch wahr, Professor. Unser Freund hier ist auf den ältesten Trick der Welt reingefallen. Meinen Sie, mein lieber Hedge? Naja, natürlich. Dieser sogenannte Fürst hatte ein zweites Kästchen in der Tasche. Eines, das genauso aussah wie das erste. Nur, dass es leer war. Und als Bunny mal nicht hinguckte, hat er das Kästchen einfach vertauscht. Also so dumm wie Sie annehmen, Mr. Hedge, bin ich ja nun wiederum nicht, nicht wahr? Das Kästchen, das leere Kästchen, ist sehr viel leichter als das volle. Und ich bin sicher, das Kästchen, das ich im Safe deponiert habe, war nicht leer. Sind Sie ganz sicher, Mr. Bunny? Absolut sicher, Professor. Und als ich das Kästchen im Safe deponiert habe, da spürte ich auch, wie die Perlen darin herumrollten. Ja, dann... Dann, mein lieber Hedge, überlassen Sie das Denken besser der Denkmaschine. 4 Fragen, Mr. Bunny. Ja, bitte fragen Sie, Professor. Erstens, als Sie den Safe schlossen... Sie meinen gestern, nachdem ich das Kästchen deponiert habe? Natürlich, Mr. Bunny. Und die Kombination einstellten, befand sich der Fürst zu diesem Zeitpunkt noch in Ihrem Büro? Nein, da war er schon draußen. Zweitens, haben Sie den Safe seitdem geöffnet? Nein, bis auf eben natürlich. Drittens, vermissen Sie außer den 6 Perlen noch anderes aus Ihrem Safe? Bares Geld zum Beispiel? Nein, sonst fehlt nichts, Professor. Viertens, hat der angebliche Fürst Sowjesowski Ihr Büro schon einmal zu einem früheren Zeitpunkt betreten? Ja, das hat er, Professor. Gleich nachdem er bei uns abgestiegen ist. Seine Hoheit wollten sich vergewissern, bei mir persönlich, ob das Savoy Hotel ihm alle Annehmlichkeiten bieten könne, auf die er als russischer Fürst Anspruch habe. Und da hat er sich den Safe angesehen. Interessant. Natürlich nur von außen, aber sehr genau. Weil er dort Wertsachen deponieren wollte, sagte er. Und das hat er ja 4 Stunden später auch getan. Danke, Mr. Bunny. Der Fall ist klar. Ach. Ja, mein lieber Bunny, 2 + 2, das gibt, ne? Ja, 4 natürlich. Natürlich. Und in diesem Fall? Wie meinen Sie das, Professor? Ich meine, wie und wohin sind die 6 Perlen entschwunden? Ja, doch, wie soll ich denn das wissen? Und Sie, mein lieber Hedge? Keinen Schimmer. Wie üblich. Aber denken Sie doch nach, Hedge, ausnahmsweise. Ah, ich versuche es, Professor. Und Sie auch, Bunny. In der Wand, dicht am Safe, verläuft ein Heizungsrohr. Die Luxussuite im Savoy Hotel ist mit allen modernen technischen Applikationen ausgestattet. Bei dem Kästchen handelt es sich um eine innen mit Stoff ausgeschlagene Silberfiligranarbeit. Und um Ihnen noch einen Hinweis zu geben, die von Ihnen offerierte Lösung, mein lieber Hedge, ist nicht gänzlich abwegig. Oh, das überrascht mich aber, Professor. Fürst Sobieski nennen wir ihn in Ermangelung seines wahren Namens auch weiterhin so. Fürst Sobieski führt in der Tat 2 äußerlich völlig gleiche Kästchen bei sich. Na, sehen Sie? Das Gewicht, Professor, das Gewicht. Von Mr. Bunny unbemerkt tauschte er Kästchen Nummer 1 mit den 6 großen, schweren, echten Perlen, wo immer die hergekommen sein mögen, aus gegen Kästchen Nummer 2, welches dann von Mr. Bunny im Safe verwahrt wurde. Ja, das Gewicht, Professor! Kästchen Nummer 2 war jedoch, wie Sie, Mr. Bunny, glaubhaft versichern, ebenso schwer wie Kästchen Nummer 1. Das heißt, Kästchen Nummer 2 war nicht leer. Es war voll, Professor, die Perlen waren drin. Und nachdem ich das Kästchen aus dem Safe heraushole, ist es leer. So etwas gibt's doch nicht. Also das kapiere ich auch nicht, Professor. Gestern Safe auf. Ja. Kästchen voll, Kästchen rein, Safe zu. Ja. Heute Safe auf, Kästchen raus, Kästchen leer. Ja. Und in der Zwischenzeit ist das Safe weder geöffnet noch geknackt worden. Aber das ist es doch gerade, mein lieber Hedge. Das Kästchen hat sich während dieser Zeit entleert, in geschlossenen Safe, ohne äußeres Zutun. Aber was reden Sie denn da, Professor? Perlen können sich doch nicht in Luft auflösen. Echte Perlen natürlich nicht. Wohl aber, nun, denken Sie an den Eisschrank in der Luxussuite. Denken Sie an das Heizungsrohr neben dem Safe. Eine Tatsache, von der sich Fürst Sobieski bei seinem ersten Besuch in Bunnys Büro überzeugen konnte. Ich hab's, Professor. Eis! Ausgezeichnet, Mr. Bunny. Der falsche Fürst füllte das 2. Kästchen mit Eiskugeln aus dem Frigidaire in seiner Suite. Und die sind dann im Safe geschmolzen. Ah, und das Wasser ist verdunstet durch den Stoff im Kästchen und durch die Löcher im durchbrochenen Silber. Richtig. Ja, aber Professor, warum hat unser Freund da, dieser Fürst Sobieski, nicht einfach Glasperlen in dieses 2. Kästchen getan? Das hatte er vermutlich auch vor, mein lieber Hedge. Aber als ich ihm bei der Besichtigung des Safes die, ich möchte sie einmal so nennen, Eis- und Heißmethode anbot, disponierte er kurz entschlossen um. Ja, aber warum so schwierig, wenn es auch einfach geht? Weil er sowohl Mr. Bunny als auch die Herren von Scotland Yard vor ein, wie er meinte, unlösbares Problem stellen wollte. Er ist ein Witzbold, unser Fürst. Und auf seine Art ein Künstler. Aber er ist kein Hellseher. Und so hat der Professor Dr. Augustus von Dusen die Denkmaschine nicht einkalkuliert. Ja gut und schön, Professor, aber wo sind denn jetzt die Perlen? Beim Fürsten, mein Lieber, zusammen mit ihren 10.000 Pfund. Das heißt, das Geld bin ich los. Und die Perlen dazu. Sehr richtig, Mr. Bunny. Ja, was nützt denn da Ihre schlaue Auflösung, Professor? Aber mein guter Bunny, sehen Sie doch nicht nur die krude materielle Oberfläche des Falls. Blicken Sie tiefer. Erfreuen Sie sich am Zusammenspiel von Intellekt, Logik, Analyse, Synthese. Und finden Sie Trost in dem erhabenen Gedanken, dass dem menschlichen Geist nichts, wohlgemerkt nichts, unmöglich ist. Aber nun entschuldigen Sie mich bitte. Was ist schließlich die Kriminologie anderes als ein heiteres Zwischenspiel für müßige Stunden? Zurück zur wahren intellektuellen Aktivität. Zur Arbeit an meiner atomaren Strukturtheorie der Elemente. Kommen Sie, Hedge. Hedge, kommen Sie. Ja, Moment noch, Professor. Ja, meine Damen und Herren, das war's. Ein kleiner, aber feiner Fall. Wie seinerzeit das Abenteuer um das Auge des Zyklopen oder... Sie hören es, die Pflicht ruft, beziehungsweise der Professor, ich muss los. Leben Sie wohl, meine Damen und Herren. Und bis zum nächsten Mal. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Rainer Klute. Ich mache jetzt hier ein Quiz mit Ihnen. Ich stelle Ihnen erstmal die Jury vor. Ursula Drews ist die Redakteurin und Michael Koser ist der Autor der ganzen Krimireihe. Und die beiden wissen natürlich am besten Bescheid, was die Fragen angeht und was die Antworten angeht und können am besten beurteilen, ob die richtig sind oder halbrichtig oder wie auch immer. Jedenfalls sind sie Experten beide. Und jetzt sind Sie gefordert, wir spielen dieses Quiz in zwei Runden. Für die erste Runde bräuchte ich jetzt erstmal, nachher noch mehr, aber jetzt erstmal zwei Kandidaten oder Kandidatinnen, last not least. Da waren zwei dort. Ja, Stimme auf. Ja. Und da hinten, das war der allererste, oder die allererste, kann ich noch nicht sehen, sehen wir gleich. Kommen Sie doch mal nach vorn. Wie heißt du? Carsten Riedel. Carsten Riedel. Riedel. Riedel. Carsten, nimm erst einen kleinen Augenblick noch Platz, such dir einen Stuhl aus. Wie heißt du? Marco Kufs. Marco Kufs. Die Kufs-Steine ohne Tein. Aha, gut. Nehmen Sie auch erstmal Platz. Die erste Frage ist, aus welchem Hörspiel stammt diese Szene? Hallo, Freunde. Selber, hallo. Sehen Sie mal, Professor, die Kleine hat dasselbe an wie ich. Vom Hut bis zu den Sporen. Ein Unterschied, Fremder. Deine Sachen sind funkelnagelneu. Siehst aus wie ein Greenhorn. Ist doch eins, schätze ich. Hör mal zu, kleines Fräulein. Nix kleines Fräulein, Fremder. Ich bin ein Cowboy, ein einsamer Cowboy. Woher des Wegs, Cowboy? Von da, Fremder. Und wohin willst du? Nach da. Ist es erlaubt, mitzuessen und einen Schluck Kaffee zu trinken? Das geht weiter. Wenn Sie Angst haben, Pedro, können Sie hierbleiben und auf uns warten. Ja, warum fragen Sie mich nicht, ob ich Angst habe, Professor? Weil ich Sie kenne, mein lieber Hedge. Sie sind stellvertretender Marshall. Sie sind furchtlos und unerschrocken. Ja? Sie kommen ohne Bedenken mit, das weiß ich. Auch Pedro kommt mit. Wenn ihr es mit der Klapperschlange zu tun habt, dann braucht ihr jeden, den ihr kriegen könnt. Ich habe gerade nichts Besseres vor. Ich komme auch mit. Das kann aber gefährlich werden. Eben drum. Ihr zwei hilflosen Figuren braucht jemand, der auf euch aufpasst. Also los, Adelante! Mein liebes Kind, ich gebe hier die Befehle. Reg dich ab, August. August? Ich bin Professor Dr. Dr. Geschenkt. Hilf mir mal auf den Gaul, Hatschi. Nochmal die Frage, aus welchem Hörspiel ist diese Szene? Na, es handelt sich um Hörspiel, was ich selber sehr mag und ich glaube... Das ist der Fall Professor Dr. van Dusen im Wilden Westen, oder? Was sagt die Jury? Ja, das ist richtig. Okay, die Antwort ist richtig. Die zweite Frage. In welchem Hörspiel brach Professor van Dusen zu seiner großen Weltreise auf und wann geschah das? Also muss nicht auf den, vielleicht auf den Tag genau sein, so genau wie möglich. Das ist die Perlen der Kali. Paul im Frühjahr, ja, aber das Jahr 1901 oder 1902. Das Hörspiel stimmt, aber das Datum ist leider falsch. Das war das frühe 1903. Okay, aber fast, aber fast. Die zweite Frage an den ersten Kandidaten. Zählen Sie drei ungewöhnliche Fortbewegungsmittel auf, die Professor van Dusen im Laufe der Serie benutzt hat. Ich sage gleich, welche nicht gelten, nämlich nicht Droschke, nicht Automobil, nicht Schiff. Sind ja auch nicht ungewöhnlich, jedenfalls für damals. Na, sein Heißluftballon, dann sein selbst erfundener Tank und ein U-Boot. Antwort ist richtig. Jetzt auch zum Hören. Aus welchem Hörspiel stammt die folgende Szene? Okay. Ballons gewünscht, schöne bunte Luftballons. Haben Sie einen Mann in roter Uniform gesehen, gute Frau? Nein, keinen roten Mann, lieber Herr. Nur rote Ballons, schöne rote Ballons. Kaufen Sie mir einen ab. Ja? Aus dem Wege. Wo kann er denn bloß geblieben sein? Wenn Sie nicht kaufen wollen, dann schenke ich Ihnen einen Ballon. Hier, für Sie. So, und den für den kleinen Herrn mit dem großen Kopf? Verbindlichsten Dank. Halten Sie ihn gut fest, lieber Herr. Lassen Sie ihn nur nicht fliegen. Das ist Professor van Dusen auf der Hintertreppe. Das ist der Fall, wo er auf Edgar Wallace trifft, wo der noch ein Schriftsteller ist. Und dann da mit diesem Tempelritterschatz. Also jedenfalls, die Frage war richtig beantwortet. Okay, was sagt jetzt die Jury? Wie ist jetzt der Stand? Der Stand ist der, dass der Kandidat Nummer 1, der zuerst geantwortet hat, beide Fragen komplett richtig beantwortet hat, während der Kandidat Nummer 2 eine Frage nur zur Hälfte richtig beantwortet hat. Also muss ich sagen, dass Kandidat Nummer 1 die Runde gewonnen hat. Okay, das heißt also, dass Kandidat Nummer 2 gewonnen hat, nämlich jetzt sofort, während der Kandidat Nummer 1 jetzt erst nochmal warten muss. So ist es. Okay, ich bedanke mich sehr. Okay, Augenblick, das ist aber nicht alles. Und zwar ist es eine Geräuschplatte, vielleicht um einige schöne Van Dusen oder andere, muss ja nicht Van Dusen, der ist ja nun rechtlich und so weiter geschützt von uns, aber vielleicht ein paar andere schöne Hörspiele zu machen. Vielen Dank fürs Beteiligen. Tschüss. So. So, jetzt zwei mehr Kandidaten. Da ist ein Kandidat, ja? Dort, ja? Sagen Sie, wie Sie heißen? Ja, mein Name ist Jens Sander. Jens Sander, willkommen. Guten Tag, und wie heißen Sie? Norbert Leisner. Norbert Leisner. Er war zuerst da, er fängt an. In welchem Hörspiel wird Hutchinson Hedge von Professor van Dusen auf höchst ungewöhnliche Weise in letzter Sekunde aus akuter Lebensgefahr gerettet? Professor van Dusen und der fliegende Teppich. Ja, aber vielleicht noch ein paar Details, nur um des Spaßes willen. Ja, er hat einen Schraubenflieger konstruiert aus einem Flugzeug von einem Flieger namens Blériot, der in der Oase Tagit sich vorbereitet hat, den... Sag mal, Micha, er ist aber nicht dein Ghostwriter, oder? Okay, sehr richtig. So, wir hören wieder eine Szene, eine kleine. Die Frage, wie üblich, aus welchem Hörspiel stammt die folgende Szene? Nehmen Sie doch noch ein bisschen Leinsamen, Mr. Hedge. Echt köstlich. Wenn Sie das sagen, Fräulein Ibsen, man kann sich daran gewöhnen, möglicherweise. Und dann, Bruder, wirst auch du dem Leichenfraß für immer abschwören. Wie war das, Leichenfraß? Mit diesem Wort bezeichnen wir Vegetarier tierische Nahrung, Mr. Hedge. Wurst, Eier. Oh, geht bitte nicht. Mir vergeht der Appetit. Und mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Weißt du, Selma? Wie oft habe ich dir gesagt, Paul, tierisches wie immer geartet kommt mir nicht über die Lippen. So hörst du mir zu. Typisch. Entschuldige. Du isst bitte auch kein Weiß. Ja, aber Friederike und Oskar... Was Oskar und Friederike tun, ist ihre Sache. Wir sind strenge Vegetabilisten. Wir essen nur Platz. Also neulich. Keine Diskussion. Ja, aus welchem Hörspiel stammt diese Szene? Ja, das ist klar, das spielt auf dem Monte Paradiso und die Folge heißt Rotes Blut und Weißer Käse. Jury nickt, die Antwort ist richtig. Wir hören wiederum eine Szene und wieder die Frage, aus welchem Hörspiel ist diese Szene nun? Sir und Madam, es ist angerichtet. Gut, Hicks, tragen Sie auf. Sehr wohl, Sir. Schon wieder Spaghetti? Wir hatten doch erst gestern welche. Ich bedauere, widersprechen zu müssen, Madam, aber gestern gab es Makaroni. Und vorgestern? Spaghetti, Madam. Sag ich doch. Ja, Spaghetti alla Carbonara. Hoppla. Ach, passen Sie doch auf, Sie Idiot. Jetzt haben Sie mir die Spaghetti in den Schoß geschüttet. Eine teure Robe. Pardon, Madam. Aus gut. Was hast du da für unmögliche Dienstboten engagiert? Meine Liebe. Ein Butler, der nicht servieren kann. Eine Köchin, die nichts anderes zuzubereiten versteht als Macaroni. Und Spaghetti. Und Spaghetti. So kann das nicht weitergehen. Ja, das war die Szene. Aus welchem Hörspiel ist sie? Professor Van Dusen und das Auge des Zyklopen. Ja, richtig. Ich stelle trotzdem noch mal so eine just for fun, eine Zusatzfrage. Wer war denn der Butler? Caruso. Der Detective Sergeant Caruso, der das Auge des Zyklopen bewachen sollte. Nicht bloß die Frage. Letzte Frage dieser Gruppe. Wann und wie endet die Van Dusen-Chronik? Das endet 1904 beim Erdbeben von San Francisco. Der eine Kandidat schüttelte zwischendurch mal den Kopf. Was sagt die Jury? Ja, nein, die hat auch kurz den Kopf geschüttelt, ja. Weil leider das Datum war falsch. 1906 war das Erdbeben von San Francisco, nicht 1904. Also wieder zwei Gewinner. Einer, der sofort einen Preis kriegt und der andere, der noch nicht weiß, ob er einen oder was für einen er kriegt. Vielen Dank. Mhm. Auf Wiedersehen. Ja, okay. Ja. Ja, er bleibt auch da. So, jetzt noch einmal zwei Kandidaten. Ich möchte gerne mal Kandidatinnen. Wo sind denn Kandidatinnen eigentlich? Ja, kommen Sie doch bitte mal nach vorne. Das ist ja toll. Da hinten ist noch ein Partner. Guten Tag. Wie heißen Sie? So wie der Herr Professor mit Vornamen heiße ich August. Und ich bin der Stefan Fritz. Stefan Fritz. Bitte Platz zu nehmen. Wir hören wieder alle zusammen eine Szene und nur Sie allein sollen dann sagen, aus welchem Hörspiel ist diese Szene. Sie nennen es psychologische Kriegführung. Sie wollen uns diskreditieren. Moralisch. Vor der ganzen Welt. Uns und unser erhabenes Herrscherhaus. Ruhm und Ehre sei ihm. Noch einen Wodka? Es passiert. Die Welt soll glauben, uns steht das Wasser bis zum Hals. Durch den Krieg und überhaupt. Und darum verhökert seine Majestät der Zar Ruhm und Ehre. Verhökert heimlich die eigenen Kronjuwelen. Ja, das war die Szene. Und welches Hörspiel war's? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Was sagt in dem Fall die Jury? Gebe ich die Frage weiter oder überschlage ich sie dann? Ich würde sie weitergeben. Das Duell der Giganten. Das spielt in Russland und da muss er gegen den... Oh, ja, also so gut wie er weiß ich es nicht, aber da muss er gegen einen Artisten antreten, der ein Festungskünstler ist und der soll die Kronjuwelen, die auf einer Insel vor Petersburg versteckt sind, soll er klauen und die sollen im Namen des Zaren verkauft werden. Es war also schon mit vielen Details und der Titel hat auch gestimmt. Eine neue Frage, eine neue Chance, eine kleine. Welche Rechnung geht für Professor van Dusen immer auf. Zwei und zwei zusammenzuzählen, das ist für ihn dann vier. Ja, was sagt die Jury? Die Jury sagt, dass es nicht nur für Professor van Dusen vier ergibt und dass es auf alle Fälle richtig ist. Das heißt also, man ist ein guter Professor, wenn man das zusammenrechnen kann. Ja. Jetzt haben wir noch eine Zuspielszene. Und wir? Können wir nicht? Nein, Hedge, wir können nicht. Um den Motor nicht zu gefährden, haben wir als Ballast keine Sandsäcke an Bord, nur Wasser. Und bis wir die Wassertanks geöffnet haben... Und dieser Sturm. Außerdem geht uns allmählich das Benzin aus. Es tut mir leid, Professor, wir müssen umkehren. Klar bei Seitenruder? Seitenruder, klar. Klar. Da verschwindet er gerade in einer Nebelbank über dem Meer. Ich fürchte, er hat eine lange Reise vor sich. Wir landeten auf einer einsamen Bergwiese mit Glück ab, wie wir Luftschiffer sagen, und wurden von der Polizei abgeholt. Tut mir leid, also ich kenne die ganze Geschichte, die fällt mir jetzt nicht ein. Ja, ich gebe die Frage nochmal weiter. Ich kann sie auch nicht beantworten. Also das war Whisky in den Wolken und der Stand ist also so, dass beide Kandidaten je eine Frage nicht beantwortet haben. Wir müssen also müssen wir zu einer oder zwei Zusatzfragen schreiben. Müssen wir zwei Zusatzfragen. Ich kann jetzt, dann gib mir noch mal eine Chance mehr. Für welche Zeitung schreibt Hutchinson Hedge? Daily New Yorker. Sehr gut. Welcher Krimi geht dem heutigen in der historischen Chronologie voraus? Mörder bei Madame Tussaud. Ja. Das sagt die Jury? Das stimmt. Ja. Das stimmt. Noch eine Zusatzfrage. Eine Chance. Müssen wir also noch ein Preisstechen machen? Welcher Kollege von Hutchinson Hedge spielte unlängst eine entscheidende Rolle in der Van Dusen-Chronik? Ich weiß es nicht. Gib die Frage weiter. Das ist der Edgar Wallace. Richtig. Das ist richtig. Wir hatten es eben schon mal erwähnt. Okay, was sagt die Jury zum Stand? Für den Kandidaten, Herrn Fritz. Das heißt, die Kandidatin hat bereits jetzt gewonnen. Ich bedanke mich sehr fürs Mitmachen. Es tut mir leid, dass die einzige Kandidatin schon jetzt ausscheidet, aber trotzdem vielen Dank. Ich fühle mich erlöst. Und, tschüss. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war die erste Runde unseres Van Dusen-Quiz. Die zweite Runde werden wir jetzt etwas verkürzen, damit wir noch Zeit genug haben für Ausschnitte aus der Publikumsdiskussion. Zum Trost und vor allem für diejenigen, die sich am Quiz nicht beteiligen konnten, stelle ich jetzt noch eine zusätzliche Publikumsfrage. Wie viele Schauspieler haben in den vergangenen 40 Van Dusen-Hörspielen mitgewirkt? Nicht nach Rollen ist gefragt, sondern nach den Interpreten. Also nochmal, wie viele Schauspieler haben in den vergangenen 40 Van Dusen-Hörspielen mitgewirkt? 5 Einsendern, die die Zahl treffen oder ihr so nahe wie möglich kommen, winkt als Preis eine Langspielplatte mit Musik, die in einem Van Dusen-Hörspiel eine prominente Funktion erfüllte. Schicken Sie Ihre Schätzung bis zum 10. Februar an den RIAS Berlin, Kufsteiner Straße 69, 1 Berlin 62. Die Auflösung erfahren Sie am 24. Februar im Anschluss an den Krimi. Und nun die zweite Runde des Van Dusen-Quiz aus dem Studio 10 von RIAS Berlin. So, jetzt wird es natürlich viel, viel schwerer. Das ist klar. Wie ist Professor van Dusens Heimadresse? In Manhattan irgendwo, kann es sein? In der, weiß ich, Fifth Avenue vielleicht? Naja, gut geraten, ja. Kenne ich da was? Ich war noch nie da, also. Nur ist die Zeit rum, aber etwas davon. Welcher Krimi folgt dem heutigen in der historischen Chronologie? Ich schätze mal Whisky in den Wolken. Ansonsten kommt nur noch einer in Frage, das wäre Wettbewerb der Detektive. Dann entscheide dich für einen Titel. Ja, nehme ich den Wettbewerb der Detektive. Okay, Wettbewerb falsch. Der Detektive ist falsch. Leider falsch. Dritte Frage. Nennen Sie drei Kriminalbeamte, die in mehr als einem Fall van Dusens eine Rolle gespielt haben. Na, der Kommissar von Mölln, Kamp oder Hausen. Also dann Detective Sergeant Caruso natürlich. Ich hätte gern noch mal den Namen des Berliner Kommissars. Ja? Waren Sie sich ja nicht so ganz klar. Kommissar von Mölln, Kamp. Nun sieht das im Moment sehr kompliziert aus. Ja. Der letzte Kandidat hat um eine Silbe im Prinzip besser geantwortet als die anderen, die Silbe Müll. Das war nicht geschafft. Und da wir uns hier irgendwie entscheiden müssen, müssen wir also pingelig sein und sagen, dass der letzte Kandidat gewonnen hat. Die erste Frage war, wie lautet Professor van Dusens Heimadresse? Professor van Dusen wohnt in New York auf der Insel Manhattan in der, wir haben immer gesagt, 35. Straße West, im Amerikanischen hieß es West 35th Street. Die Nummer ist nicht bekannt. Die zweite Frage: Welcher Krimi folgt dem heutigen in der historischen Chronologie? Das ist Professor van Dusen hilft Scotland Yard. Und Frage 3, die drei Kriminalbeamten, Detective Sergeant Caruso, Inspektor Smiley und Kommissar von Möllhausen. Und nun Ausschnitte aus der Publikumsdiskussion. Ich muss bildlich gesprochen meinen Hut ziehen vor einem Kollegen. Und zwar ist das der amerikanische Schriftsteller Jacques Futrelle, der jetzt seit fast einem Dreivierteljahrhundert tot ist. Denn Futrelle ist der Erfinder, der Schöpfer und der geistige Vater von Professor van Dusen, der Denkmaschine. Er hat zu Anfang dieses Jahrhunderts gut 40 Geschichten über den Professor geschrieben. Die sind veröffentlicht worden in Zeitungen und Zeitschriften, wie das damals üblich war, zum Teil dann auch später in Büchern gesammelt worden. Und ich habe von diesen Geschichten Futrelles in den Jahren 78 und 79 6 für den Rundfunk bearbeitet. So fing die ganze Geschichte an. Danach gab es zwar noch Geschichten, aber die waren nicht so recht geeignet für die Funkbearbeitung oder ich fand sie einfach nicht interessant genug. Die Reihe sollte aber weitergehen, weil Professor van Dusen gut angekommen war. Die Hörer verlangten neue Hörspiele. Und so bin ich auf die Idee gekommen, selbst Geschichten zu erfinden und mir die Figur des Professors und seines Adlatus Hutchinson Hedge von Jacques Futrelle dafür quasi auszuleihen. Ich habe die Figuren zum Teil stark verändert. Ich habe sie ins Parodistische, Groteske, Comichafte reingesteigert. Und in den bis jetzt 40 Fällen, dieses kleine Theaterstück, was Sie heute gesehen haben, ist der 40. Van Dusen-Fall, den es gibt. Und die ganze Reihe ist im 9. Jahr. In diesen Sachen hat sich die ganze Sache ziemlich weit entfernt eigentlich von so klassischen Kriminal- und Detektivmustern und ist eigentlich sehr bizarr, abenteuerlich und fantastisch geworden. Ich kann für mich als Autor nur hoffen, dass Ihnen das Zuhören auch in Zukunft genauso viel Spaß macht, wie mir das Ausdenken. Und wenn das so ist, dann kann es mit Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen, der Denkmaschine, noch einige Zeit so weitergehen. Vielen Dank. So, und jetzt frage ich Sie, was hätten Sie gerne gewusst hier von unseren Schauspielern oder vom Autor oder vom Regisseur oder auch von der Technik? Dort hinten meldet sich jemand. Ja, mich würde mal interessieren, wie weit sich der Professor van Dusen und der Hutchins und Hedge selber mit ihrer Rolle identifizieren und wenn sie sich auch persönlich kennen, wie weit sich das also auf ihre Freundschaft auswirkt. Ich kann für mich nur antworten, wir sind seit über 20 Jahren eng befreundet, weil wir am selben Theater, nämlich an den staatlichen Schauspielbühnen Berlins, Theater gespielt haben. Wir verstehen uns blendend. Ich glaube, das schlägt sich auch in den Sendungen nieder. Das Zusammenspiel, was sich im Laufe der 6 Jahre da entwickelt hat, beinhaltet das, macht es aus, macht unsere Arbeit angenehm, macht sie gut, macht sie interessant. Und die Kabeleien untereinander, das ist ja die Würze. Nicht? Da fällt einem immer manchmal noch was dazu ein, was manchmal der Kurser noch nicht geschrieben hat. So ein oder anderes Wort. Er möchte natürlich hin und wieder besser sein als ich. Aber Auch das müssen wir dem Autor überlassen, wann das passiert. Nein, ich bin schon ganz gut mit dieser Position, die ich habe. So ab und an mal so dazu. Naja, er ist natürlich der Komiker. Na, das will ich nicht sagen. Er hat es leicht. Na. Ich muss ja immer du nur... Du musst denken, ja. Ja, so, nun geht's weiter. Vielleicht dort... Ich habe meine Frau, es möglichst die älteren Folgen oder Anfangsfolgen mal zu wiederholen. Ich höre gerade zu erstaunen, es gibt 40 von diesen Dingern. Wir kennen eigentlich nur einen Bruchteil davon. Ja, dazu kann ich mal was sagen. Also wir wiederholen schon seit einiger Zeit. Ich kann Ihnen jetzt nicht ganz genau sagen, seit wann und sind jetzt vielleicht bei der 10. oder 12. Wiederholung. Wir wiederholen chronologisch. Alle 12 Wochen wird einer wiederholt und dann alle 12 Wochen kommt ein neuer. Also es wird wiederholt. Ich möchte mal ein bisschen allgemeiner fragen. Wie ist eigentlich der Stellenwert des Hörspiels allgemein im RIAS und auch jetzt speziell van Dusen? Vor Jahren hieß es mal, Hörspiel sei wieder sehr beliebt und sehr in und sehr attraktiv. Neulich stand in der Zeitung zu lesen, Hörspielautoren kämpfen um die Existenz. Und dann wurde ja van Dusen von... und überhaupt das Hörspiel von der Wiederholung herausgenommen, auf den Termin Montag 19 Uhr geschoben. Und man denkt immer, Donnerwetter, da machen sich so viele Leute eigentlich so viel Arbeit und man hat eigentlich keinerlei Einschätzung, wie ist das eigentlich angesiedelt? Erstens mal im RIAS, zweitens mal beim Publikum. Was können Sie dazu sagen? Dazu kann ich sagen, dass es also sehr hoch angesiedelt ist. Wir sind auch eine Unterhaltungsabteilung und ich kann also vom Hörspiel nicht sprechen. Das kann Herr Klute dann sagen. Also ich bekomme sehr viel Post und ich bekomme auch sehr viel Anrufe. Und daraus kann ich eigentlich erkennen, dass es sehr viel gehört wird. Und als die Sendezeit oder der Sendetag geändert wurde, da war ein Aufstand. Das wollte auch niemand haben. Aber nun finde ich es nicht so schlimm, ob wir nun am Dienstag um 20 Uhr senden oder am Montag um 19 Uhr. Das finde ich nicht so wesentlich. Was ganz wesentlich ist, ist, dass die Wiederholung entfällt. Das finde ich wesentlich. Aber vielleicht kann ich noch mal anschließen dabei. Was die Hörer angeht, muss ich eigentlich sagen, jedes Publikum macht sich irgendwo, ich sage das mal so generell, macht sich sein Programm auch selbst. Und in dem Moment, wo Sie beispielsweise jetzt, wie Sie ja weitgehend gerade getan haben, per Akklamation Ihrem Missfallen jetzt kundtun, dass Sie meinen jetzt, dass der Sendeplatz nicht ideal ist, da genügt es eigentlich dann nicht, wenn Sie es jetzt hier machen, dann müssen Sie uns schreiben und müssen anrufen oder was auch immer sagen. Sie können natürlich auf das Programm Einfluss nehmen. Man ist immer angewiesen auf die Reaktion des Publikums. Im Theater ist das alles sehr viel leichter. Da sitzt das Publikum da, wie Sie jetzt, oder sitzt nicht da. Und beides hat dann halt eine Aussage. Im Funk arbeitet man immer so erstmal für sich. Und den Rest müssten Sie als Publikum dann eigentlich tun. Dann müssen Sie sagen, was wollen Sie haben oder was wollen Sie nicht haben. Wie soll man sonst das planen? Wie soll man sich denken, was will das Publikum? Ganz gerne mal einen Wunsch äußern. Und zwar fände ich es also toll, wenn Sie den van Dusen ein bisschen regelmäßiger senden würden. Also ich kenne unheimlich viele Leute, die einen unheimlichen Heißhunger nach neuen Hörspielen haben und viermal im Jahr ist dann doch ein bisschen plurrig, wenn man die Wiederholung meistens schon kennt, wie es bei den eingefleischten Fans meist der Fall ist. Und wäre schön, wenn es den etwas öfter geben würde, also sowieso Hörspiel im Allgemeinen, aber gerade den Van Dusen. Wenn Sie mehr als vier neue Van Dusen im Jahr hören wollen, muss ich die ja schreiben. Ich habe außer Van Dusen noch eine zweite Reihe für den Bayerischen Rundfunk, die auch vom RIAS Berlin übernommen wird, für die ich auch vier Krimis im Jahr schreibe und ich finde eigentlich acht Kriminalstücke pro Jahr sind genug für mich jedenfalls. Ich möchte ja auch ganz gern noch mal was anderes nebenher machen. Bei aller Liebe zu den Fans, also ich kann einfach nicht mehr als diese. Ich wollte sagen, dass ich außerordentlich bedauere, dass der RIAS Hörspieltermin, der ja bei Ihnen in der Unterhaltung resortiert, am Sonntag aufgegeben worden ist, weil in der Hörfunktristesse des Sonntags war dieser Termin für mich eine ausgesprochene Labsal. Jetzt will ich etwas Zweites sagen. Herr Koser, der Rainer Klute, Regisseur, hat die Leute aufgerufen, Briefe zu schreiben. Nun ist ja was Ungewöhnliches passiert, dass die Hörer hier alle sitzen, müssen ungefähr 200 sein. Ich will daher einen Vorschlag machen, die Leute, die mit mir so denken, dass wir eine Resolution als Hörer der Van Dusen-Sendung beantragen und sagen, wir fordern, die wir hier versammelt sind, das muss ja nicht nur der Van Dusen sein, in dieser Sonntagsreihe waren ja auch andere Hörspielfolgen, dass der Hörspieltermin am Sonntagnachmittag um 14.30 Uhr war, dass er wieder eingeführt wird und entgegen dieser komischen Programmreform im RIAS wieder etabliert wird. Also ich stelle zum Antrag. Darf ich noch etwas sagen? Für die Gewaltigen in diesem Funkhaus, die vielleicht nur sagen, naja, da haben die Beifall gegeben, müssen wir das vielleicht formal machen. Ich beantrage daher, dass wir die Hand heben und wirklich für jedermann sichtlich, dass das wirklich der Wunsch dieser Leute ist. Ja. Denn ich glaube, es ist bedauerlich, dass niemand von der Intendanz dieses Hauses hier ist, um das zur Kenntnis zu nehmen. So ist es. Man könnte sagen, diese Persönlichkeit Van Dusen in einen RIAS-Hörer kann mit einspielen. Ich bin im letzten November in London gewesen bei Madame Tussauds. Ich ging durch die Räumlichkeiten und dachte so mit einmal, na wo ist er denn, ne? Der Professor, ne? Aber daran sehen Sie doch eigentlich, wie wichtig für die Allgemeinheit vielleicht ein Hörspiel ist und dass man ein Hörspiel nicht zur falschen Zeit innerhalb der Woche bringen sollte, ne? Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf das, was der Herr da hinten in der Ecke gesagt hat, was die Sonntagskrimi-Zeit betrifft. Ich kann natürlich nicht für den RIAS sprechen, ich bin freier Mitarbeiter. Was mich betrifft, fand ich das auch sehr bedauerlich, dass sie gestrichen worden ist. Und die Adressaten dafür, die Leute, die die Macht haben, das wieder zu ändern, sitzen nicht hier. Das muss ich also nur noch mal sagen. Müsste man auf andere Art und Weise zu erreichen suchen. Die Menschen, die Programmstrukturen machen und die einfach Sendezeiten streichen, ohne Beteiligte zu fragen und ohne Hörer zu fragen. So, jetzt. Ja, das ist im Zweifelsfall der Programmdirektor und der Intendant, nicht? Mich würde einfach interessieren, was Herr Dr. Van Dusen eigentlich Professor für... womit Sie Ihre Titel erworben haben, was das alles für Doktoren sind. Dazu muss ich zunächst einmal sagen, dass Professor Van Dusen natürlich vielfacher Doktor ist, nicht nur dreifacher, aber das wäre dann zu lang, wenn er jedes Mal alle seine Titel aufzählen und würde. Auszusprechen. Deswegen beschränkt er sich also auf drei. Wenn ich mich recht erinnere, ist er also in allen Naturwissenschaften, Physik, Chemie, Biologie, Medizin sogar mehrfach, kommt in irgendeinem Hörspiel mal vor, ist er also Doktor in Heidelberg, in Paris, sonst wo noch. Ich weiß es ehrlich gesagt selbst nicht ganz genau, wie viele Titel er hat. Nehmen Sie ruhig an, dass es so an die 50 bis 20 sind, würde ich doch sagen. Das würde ich noch sagen. Ich muss nochmal bis 3 zählen. Aber ich meine, da ist der Dr. HC, den er durch die Serie hat, nicht mitgerechnet. Der kommt noch dazu. Ich wollte noch einmal sagen, etwas allgemein zum Hörspiel. Wenn das Hörspiel, wenn wir das zu Hause hören, dann kann man sich eben jemanden so im Geiste vorstellen und es bleibt so viel Fantasie für einen, so dass man früher die ersten Hörspiele, die es gab, als noch nicht das Fernsehen so groß da war, da war ich noch so ganz jung, da habe ich dann erst mal, wenn mein Mann Dienst hatte, die Tür abgeschlossen bei so einem Krimi, weil das wirklich so, so spannend und so natürlich gebracht wurde, dass man Angst hatte, es kommt wirklich jemand zur Tür herein. Und so in etwa ist es ja heute auch noch. Es bleibt einem so viel überlassen, der Fantasie, und das ist doch mal ein Kontrapunkt gegen das Fernsehen. Und das finde ich ganz richtig, was Sie da sagen. Ich habe mal eine programmtechnische Frage, wie weit der Programmdirektor des RIAS ein drittes Hörfunkprogramm geplant hat. Ich meine jetzt nicht Kabelprogramm, sondern generell über ein Äther, ein drittes Programm. Wir haben bisher RIAS 1 und RIAS 2, ich glaube RIAS 2 seit 10 Jahren in Stereo ungefähr. Und wie ist es mit dem dritten Programm? Nämlich, ich glaube, es gibt bestimmt eine ganze Menge an Sendungen, die mehr Sendezeit eigentlich benötigen, weil das Interesse da ist. Es hat sich also in den letzten Jahren eigentlich ergeben, dass nicht nur ein höherer Bedarf an Fernsehsendezeit also gefordert wird, sondern eben im Hörfunkbereich gerade mehr. Wie denkt da die Programmleitung darüber? Ja, die Programmleitung ist leider nicht hier. Wahrscheinlich nicht. Da gibt es im Moment, im Grunde genommen wie überall auch, wissen wir nicht mehr als Gerüchte und wir wissen auch nichts. Ich habe noch mal eine Frage, weil ich nicht sicher bin, ob ich das richtig verstanden habe. Und zwar mit der Sendezeit am Montag. Wir haben ja gesehen, dass viele sich für den Sonntag wieder ausgesprochen haben. Es heißt nun einerseits vom Regisseur wird gesagt, das ist eure Sendung, euer Programm. Das klingt so ganz gut, stimmt aber nicht, weil es ja immer anders kommt. Darum jetzt nochmal die Frage, was sollen wir jetzt eigentlich am besten tun? Alle eine einzelne Postkarte schreiben oder kann das, was hier mitgeschnitten ist, im Hause des RIAS entsprechend weitergegeben werden und ernst genommen werden? Das war eigentlich meine Frage zur Wirkung dessen, was hier zum Ausdruck gekommen ist. Ich will die Frage Ihnen gern beantworten. Schreiben Sie uns. Aber es ist eine Wiederholung ist wichtig. Aber sehen. Am besten ist, sie schreiben und dann kann man mit geballten Post hingehen und sagen, also so und so viele Hörer wollen das gerne und lässt sich vielleicht noch was ändern. Also ich würde dann sagen, dass wir das nun beschließen. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg. Also auf Wiedersehen. Wiedersehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vergessen Sie nicht unsere Publikumsfrage. Sie lautete, wie viele Schauspieler haben je in den 40 vergangenen Van Dusen-Hörspielen mitgewirkt? Musik